In der Religion des alten Babylon kämpft Marduk, der große Gott, mit dem Drachen des Chaos. In der Religion des alten Persien empört sich Ahriman, der Fürst der Finsternis, gegen Ormuzd, den Gott des Lichtes. In der Religion der Juden entfacht Luzifer, der herrlichste der Engel, einen Aufruhr gegen seinen Schöpfer. In allen drei Religionen siegt zunächst die Lichtseite. Aber nach diesem Siege schwelt der Kampf durch den ganzen Verlauf der Zeit weiter, um an ihrem Ende noch einmal aufzulodern zur endgültigen Entscheidung. Eine der ältesten Ahnungen der Menschheit besagt, Gott müsse einen Widersacher haben, der erst beim Zusammenbruch des Weltgebäudes ganz niedergerungen werden kann. Solange die Zeit währt, ist Gott der Angegriffene, der sich zur Wehr setzen muss. Und der Schauplatz dieser Auseinandersetzung ist weder der Himmel noch die Unterwelt. Der Schauplatz ist die Erde und der Preis ist der Mensch. So verkörpert sich im Verlauf der Geschichte der ewige Widersacher Gottes in einer langen Kette zeitlicher Gestalten von menschlichem Umriss. Für die vorchristlichen Juden war der König Antiochus IV. Von Syrien, der Israel unterwarf und quälte, der personifizierte Böse. Für die Juden des ersten Jahrhunderts war der Erzfeind Jehovas der wahnsinnige Kaiser Caligula, der die Geheimorder erlassen hatte, über Nacht und unter der Form eines Wunders sein Standbild im Tempel von Jerusalem aufzustellen. Für die frühen Christen waren die kaiserlichen Statthalter in der Ausführung der Verfolgungsedikte Inkarnationen dämonischen Hasses gegen Christus. Und bis in unsere Tage herauf haben die kompromisslosen Verfechter des Glaubens an Gott sich mit der Tatsache abzufinden, dass ihre Überzeugung ihnen Verfolgung und Gewalttat einbringt. Sie erinnern sich immer noch der Worte Christi in der Aussendungsrede an die Jünger, worin als einzig sicheres Erbe des Erlösers Drangsal, Marter und Tod vorausgesagt werden. Da diese Weissagung in den ersten zwei Jahrtausenden des Christentums voll eingetroffen ist, darf uns nicht Wunder nehmen, wenn wir schon in den Urzeugnissen des christlichen Glaubens das Eintreffen einer Gestalt vorhergesagt finden, worin die Feindschaft gegen Gott ihre gewaltigste Ausprägung erfährt, den Antichrist. Er wird ein Mensch sein, so wird uns gesagt. Die geheime Offenbarung des heiligen Johannes schildert ihn als Weltenherrscher, was die Kirchenväter veranlasst hat, in ihm den Gipfel zusammengeballter politischer Macht zu sehen. Seine Verbindung zum Reich des Bösen ist ganz anderer Art als etwa die des Faust zu Mephisto. Denn diese beiden schließen einen klaren Pakt. Der Mensch aber, dem es zugemessen ist, zum Antichrist auszureifen, hätte die Möglichkeit, ebenso gut der größte denkbare Heilige zu werden. Indessen verfällt er der Verführung, die schon Adam zu Fall gebracht hat. Die Verbindung Luzifers zum Antichrist lautet: Du wirst sein wie Gott. Folgerichtig werden die Mittel, mit denen sich dieser rätselhafte Mensch zur Spitze der Menschheit emporschwingen wird, die Maske des Guten tragen. Er wird sich des Christentums bedienen, indem er die Verhaltensweisen, die der menschlichen Gesellschaft aus dem Geiste der Nächstenliebe erwachsen, verselbstständigt. Der Nächste wird um des Nächsten willen geliebt werden und nicht mehr um Gottes willen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein allgemeiner Glaubensabfall vonnöten. Dieser wird nicht nur die Scheinchristen erreichen, sondern die Kirche selbst. Und wenn diese erst einmal das soziale Element der christlichen Religion an die Stelle der Gotteskindschaft und der Erlösung gesetzt hat, werden Heerscharen tiefgläubiger, aber kritikloser Menschen vom Glauben abfallen, ohne es überhaupt zu merken. Das klingt wie eine ferne Utopie. Doch haben wir in unserer eigenen Gegenwart schon gewisse Ansatzpunkte dazu. Denn wenn ich gleichzeitig der Lehre des dialektischen Materialismus anhängen und Christ sein kann, wie es heute vielfach behauptet wird, dann muss auch möglich sein, den Geboten christlichen Verhaltens zu folgen, ohne an Gott zu glauben. Von der Perspektive der sich höher entwickelten Menschheit her gesehen, ist das Reich des Antichrist vielleicht der Zustand äußerster Vollkommenheit, den der Erdball erreichen kann. Stellen wir uns die Welt einmal vor, wie sie dann sein könnte. Die Kriege haben aufgehört. Biologische, chemische und psychologische Einwirkungen haben die dämonischen Anlagen des Menschen entschärft und durch Friedfertigkeit, Takt und Mitgefühl ersetzt. Geburtenkontrolle regelt den gleichbleibenden Bestand an menschlichen Lebewesen. Die Ernährung ist gesichert, da das Wetter nach vorbedachtem Plan gelenkt wird und im Notfall auch künstliche Nahrung in genügender Menge zur Verfügung steht. Die Sprachschwierigkeit wird überwunden durch eine Bilderschrift, die ohne den Gebrauch des Wortes jedermann auf dem Erdball verständlich ist, sodass die Weltregierung der direkten Aufnahme ihrer Weisungen durch die Bevölkerung aller Orten sicher sein kann. Die Beherrschung der vollständig ausgebildeten Mechanik der Zivilisation verlangt Spezialisten, die durch eine umfassende Intelligenzplanung und vorgeburtliche Einwirkung stets ausreichend produziert werden. Die Menschheit ist zu einem Apparat geworden, der reibungslos funktioniert, weil jeder seiner Teile glücklich ist. Über dieses wunderbare Reich herrscht ein Mensch, dem nur ein einziges Problem zu lösen übrig bleibt: die Ausmerzung des Fragens. Ein solcher Weltstaat kann nämlich nur existieren, wenn seine Bürger den Zweifel nicht kennen. An die Stelle von Frage und Antwort müssen Hinnahme und Hingabe treten. Denn die Frage ist das erste und letzte Zeichen menschlicher Freiheit. Und diese ist im Staate des Antichrist nicht möglich. Wenn aber die Freiheit in diesem Staate keinen Boden findet, dann ist auch für Gott kein Platz, der am Anfang und am Ende alles menschlichen Fragens steht. Gleichzeitig mit Gott und mit der Freiheit des Fragens müsste das Geschichtsbewusstsein entfallen. Alle Kunde von den Stationen des Entwicklungsweges, den die Menschheit bis zu ihrer irdischen Perfektion zurückgelegt hat, wäre von Schaden. Denn hierdurch würde offenbar, dass kein Wechselfall des Geschickes, keine Tragödie und keine Katastrophe ausreichen, den Menschen in seiner Substanz zu verändern, solange er seiner natürlichen Bestimmung folgt und nicht durch künstliche Willkür in sie eingreift. Solange der Mensch sich selbst als ein unvollkommenes, auf dem Wege befindliches Wesen begreift, wird er sich mit dem Zustand mechanisch herbeigeführten Glückes nicht zufrieden geben. Nichts aber könnte gefährlicher sein für den Weltstaat des Antichrist als das Weiterleben von Erfahrungen, die der Mensch aus einer Weltgeschichte mitgebracht hat, deren Baumeister er nicht selber gewesen ist. Hier zeigt sich, dass zum Beispiel der Zustand unserer Gegenwart, die wir überschauen können, von dem Weltstaat des Antichrist noch weit entfernt ist. Andererseits ist der Prozess, den wir Weltgeschichte nennen, im Ablauf seiner Entwicklungsphasen nicht messbar. Wir wissen also nicht, welche Ereignisketten noch eintreten müssen, bevor sich die Weltherrschaft des Antichrist realisieren kann. Wir wissen nur, dass in den wechselnden Zuständen der Menschheit gewisse Sachverhalte verborgen sind, die die Vorbereitung der Herrschaft des Antichrist fördern. Und hierin werden wir bestätigt von einer Reihe biblischer Aussagen. Der heilige Johannes behauptet, der Antichrist sei jetzt schon in der Welt. Und er meint damit die Symptome, die zu seiner Lebenszeit schon auf den Antichrist hinzuführen schienen. Parallel dazu ist des Apostels Paulus auf den Antichrist bezogenes Wort zu verstehen: Das Geheimnis des Bösen wirkt schon jetzt. Wir erhalten aus der Schrift Kunde, der Antichrist habe Vorläufer. Verschwiegen aber wird uns, ob und auf welche Weise sie sich zu erkennen geben. Es kann sich dabei um einzelne Menschen, um Gruppen, aber auch um anonym hervorgerufene Strömungen handeln. Selbst für den Skeptiker kann der Antichrist ein Bild sein, worin sich die Verkehrung der natürlichen Werte im Leben der Menschheit niederschlägt. Also können als seine Vorläufer nicht nur Menschen, sondern auch gewisse seelische Prozesse gelten, die einer solchen Verkehrung Vorschub leisten. Natürlich kommt der Antichrist nicht ohne Christus aus, denn er muss ihn und somit den persönlichen Gott ja leugnen, um sich selbst an seine Stelle zu setzen. Folglich kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass die seelischen Prozesse innerhalb des Menschengeschlechtes, die die Herrschaft des Antichrist vorbereiten helfen, dem Geiste des Christentums widersprechen, seine Wahrheit zu einer möglichen unter vielen herabmindern und das schöpfungsumspannende Prinzip der Liebe – auf die natürlichen Funktionen des Menschen beschränken. Das Neue Testament teilt uns vom Antichrist zwei hervorstechende Tatsachen mit. Er werde ein großer Lästerer sein und er werde die von ihm ins Werk gesetzte Verwüstung zum Gegenstand allgemeiner Verehrung machen. Beide Voraussagen zeichnen in unsere Gegenwart erkennbare Spuren. Die Lästerung schlägt sich nieder im Vergnügen an der Schmähung des Heiligen, also in der Blasphemie, die Lust an der Verwüstung aber im absichtsvollen Verzicht auf Schönheit. Was die Blasphemie betrifft, so haben wir es gar nicht leicht. Wir hören zum Beispiel in Dürrenmatts Schauspiel Der Meteor den Helden des Stückes die Behauptung aufstellen, das Leben sei eine Schindluderei der Natur sondergleichen, eine obszöne Verirrung des Kohlenstoffes, eine bösartige Wucherung der Erdoberfläche, ein unheilbarer Schorf. Und Unbehagen befällt uns, weil wir mit dem Leben uns selbst als Geschmähte fühlen. Dennoch ist das Gesagte keine Blasphemie. Beleidigt wird ein Es, das Leben. Dieses ist zwar wirklich, aber anonym. Und die Anonymität gibt von vornherein einen Anlass zur Nachsicht, weil, solange niemand persönlich betroffen wird, noch die grausigste Schmähung als Ansicht eines Einzelnen gesellschaftsfähig sein kann. Überdies fühlt man sich, solange es um das Leben geht, als Individuum nicht betroffen. Im Gegenteil, man freut sich, dass endlich einmal einer ausspricht, wie viel das Leben durch die Bösartigkeit seines Verlaufes dem Einzelnen zu Unrecht vorenthält. Und es ist sehr befriedigend, den Würgegriff des absichtsvoll bösen Wortes auf etwas angewandt zu sehen, was einem selbst überlegen ist. Denn das Leben, das doch alles gewähren könnte, verweigert das Gewünschte. Also ist es wert, beschimpft zu werden. Indessen bleibt ein kleiner Zweifel. Wäre es nicht denkbar, dass der wilde Wortschwall, womit das Leben verunziert und ekelerregenden Bildern gleichgesetzt wird, nur versuchen wollte, das Eingeständnis menschlicher Ohnmacht zu verbergen? Die Empörung des Menschen gegen ein Prinzip, das ihn daran hindert, allmächtig zu sein, schlägt sich nieder in der Schmähung. Diese allein ist aber immer noch keine Blasphemie. Das Leben, auch wenn es in Worten geschändet wird, bleibt ein Neutrum. Und ein Neutrum hat keine Möglichkeit zur Reaktion. Das Leben rächt sich nicht an denen, die es lästern. Es sei denn, man nehme an, es habe ein Bewusstsein. Man setze voraus, die Schmähung könnte gehört, aufgenommen oder geahndet werden. Dies aber sind Fähigkeiten, die dem Leben, so vielfältig man es auch sehen möge, nicht zukommen. Das Leben ist für Blasphemie nicht tauglich. Denn diese kann sich nicht gegen ein Phänomen, nicht gegen einen Begriff, sondern nur gegen eine Person richten. Blasphemie ist nur möglich gegenüber Gott. Seine Ehre ist es, der gegenüber die Lästerung zur Wirkung kommt. Auf den Antichrist und seine vorausgesagte Herrschaft über die Welt bezogen, erfahren wir aus diesem Sachverhalt, dass er Gott, den er leugnet, nicht entbehren kann. Um Gott lästern zu können, muss er anerkennen, dass es ihn gibt. In der Lästerung selbst liegt das Eingeständnis, so nahe an Gott zu sein, dass der gegen ihn aufgebrachte Hass ausreicht, ihn zu treffen. Dies alles zeigt, welch scharfer Unterscheidung es bedarf, um zu erkennen, wo das große Gottlosenreich am Ende der Weltgeschichte seine Marksteine in diesem unserem Leben errichtet. In dem deutschen Trauerspiel »Die Plebejer proben den Aufstand« von Günter Grass finden sich die folgenden Verse. Verwirrte Kinder beten eine Taube an. Komm, Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Komm, meine Taube, komm, Vernunft. Komm, Heiliger Geist, du erster Atheist. Scheu keine Treppen, nimm den Noteingang, geh mich mit harten Requisiten an. Lassen wir die Taube gleich beiseite. Die Verehrung des Heiligen Geistes in eine absichtsvolle Verwirrung des Kindergemüts zur Taubenanbetung zu verkehren, ist bewusste Verhöhnung, Fälschung eines bestimmten religiösen Verhaltens, aber immer noch keine Blasphemie. Ernst wird es erst bei den Worten: Komm, Heiliger Geist, du erster Atheist. Hier wird Gott zum Leugner seiner selbst proklamiert. Das ist Lästerung. Keine bedeutende, wie man einräumen kann. Man ist sogar geneigt, ein solches Wort einfach als freche Formel abzutun, die man eher belächeln sollte, als sich über sie zu empören. Bestehen bleibt indessen die Tatsache, Gott ist direkt gemeint. Und er ist entwürdigt zur personifizierten Lüge. Jedermann weiß, dass eine große Zahl von Jugendlichen der Lektüre von Büchern die Betrachtung von Comics bei weitem vorziehen. Für diejenigen, die mit dem Begriff nichts anzufangen wissen, sei gesagt, dass es sich dabei um gezeichnete Bildgeschichten handelt, deren Helden durch Spruchbänder kundtun, was sie bewegt. Eine dieser Geschichten hat zur Hauptfigur ein üppiges, unbekleidetes Mädchen, Phoebe Zeitgeist genannt, deren Schicksal sowohl vor als nach ihrem Tode abenteuerlich genug verläuft. Ein dramatischer Höhepunkt des Geschehens ist erreicht, wenn Phoebe Zeitgeist durch einen wahnsinnig gewordenen Rabbiner gekreuzigt wird und dessen Schmähungen ertragen muss. Hier ist der Tatbestand einer mehrschichtigen Lästerung gegeben. Blasphemisch ist allein schon die perverse Verkehrung des Vorgangs der Kreuzigung. Ebenso furchtbar aber ist die Rolle des Rabbiners, dessen verzerrte Gestalt im Unterbewusstsein der jugendlichen Leser ihre Spuren zurücklassen wird. Da Gott heute jedermanns Privatsache geworden ist, fehlt, wie das Beispiel zeigt, unserer Öffentlichkeit längst das Empfinden dafür, dass Gott Beleidigungen zugefügt werden können. Widerführe einem Menschen, was man bei Gott zu dulden bereit ist, alle Welt würde sich empören. So aber wird die Blasphemie kunstfertig geübt, auf dem Theater als Erweis intellektueller Unabhängigkeit, im Schundheft als sicheres Geschäft. Träte heute ein Mensch auf, der gleich dem Antichrist die Lästerung Gottes zu seinem hauptsächlichen Ziel machen würde, er erntete mehr Beifall für seinen Mut als Zorn über seinen Frevel. Denn es wird kein Versuch mehr unternommen, auch nicht von denen, die an Gott glauben, die Gott zugefügten Beleidigungen zu sühnen. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, die Ehre des Ewigen dem Himmel allein zu überlassen. Ein ähnlicher Sachverhalt begegnet uns, wenn wir die Gegenwart auf ihre Beziehung zur Schönheit prüfen. Hören wir ein kleines Stück aus dem Konzert für drei Orchester von Karlheinz Stockhausen, ein vielbeachtetes Werk zeitgenössischer Musik. Fachleute belehren uns, hinter diesen auf winzigste Zeiträume zusammengepressten musikalischen Strukturen verberge sich ein hochintellektuelles Spiel, dem der Eingeweihte bei geschärftem Ohr genussreich folgen könne. Ohne dies in Frage zu stellen, bleibt für den unbefangenen Hörer zunächst nur übrig, sich mit dem fantastischen Gestrüpp unvereinter Klangformen abzufinden und dem Werke gegenüber Geduld aufzubringen. Die Verbindlichkeit zwischen der erklingenden Musik und dem aufnahmebereiten Ohr ist preisgegeben. Was an solcher Kunst schön ist, erweist sich nur, wenn man die Partituren nachrechnet, also in einem Bereich, der jenseits der Töne liegt. Schönheit, wenn man darunter eine bestimmte Ausstrahlung von Harmonie auf den aufnehmenden Menschen versteht, Schönheit ist hier nicht mehr zu finden. Sie ist auch nicht beabsichtigt. Man hat auf sie verzichtet. Nun muss man zugeben, dass kritische Überlegungen in der Regel ins Gleiten kommen, wenn das Wort Schönheit auftaucht. Dass es Schönheit gibt, dass auch wir Heutigen fähig sind, sie zu empfinden, wird niemand leugnen. Was aber schön ist, im Gegensatz zu hässlich, das scheint von einer gewissen Übereinkunft der menschlichen Gesellschaft abzuhängen. Es gibt bestimmte Prinzipien in der Kunst, ohne die sie nicht existieren kann. So wird die Malerei immer die künstlerische Bewältigung der leeren Fläche durch Formen und Farben sein. Plastik wird der Körperlichkeit nicht entraten können und Musik nicht der Ordnung von Klängen im Ablauf der Zeit. Innerhalb dieser Grundvorgänge ist Schönheit möglich und zu allen Zeiten aufgefunden worden. Was aber für schön gehalten wird, unterliegt einer wechselvollen geschichtlichen Entwicklung. So unterscheidet das musikalische Bewusstsein im Prinzip zwischen Wohlklang und Missklang, zwischen Konsonanz und Dissonanz. Welche musikalischen Mittel aber das eine wie das andere hervorrufen, dafür gibt es in der Geschichte keinerlei Einigkeit. Immer wieder durchbrechen die Künstler im Fortschreiten ihres Schaffensprozesses die Regeln, die die jeweilige Gegenwart in Bezug auf Schönheit aufgestellt hat. So wird, was man heute als Missklang verwirft, vielleicht schon in 50 Jahren zur Harmonie geworden und Träger eines neuen Schönheitsempfindens sein. Denn es scheint der Kunst bestimmt, dem Zeitalter, in dem sie entsteht, eine gewisse Spanne vorauszueilen, ja geradezu den Niederschlag prophetischer Ahnungen zu bilden. Als Beweis dafür kann gelten, dass die Atomisierung des Gegenstandes in der Kunst ein halbes Jahrhundert früher einsetzte, als die Welt begriff, dass sie in das Zeitalter des Atoms eingetreten war. Wenn wir also in der gegenwärtigen Kunst den Verzicht auf Schönheit feststellen, so kann diese Wahrnehmung an unserem Unvermögen liegen, den künftigen Schönheitsbegriff darin zu erkennen. Anders verhält sich allerdings die Sache, wenn der Verzicht auf Schönheit wirklich beabsichtigt ist. Denn dann können wir schwerlich der Frage ausweichen, welche Zustände der Welt die Kunst vorher ahnt, wenn sie die Schönheit aus ihrem Reiche absichtsvoll verbannt. Bei der Betrachtung von Kunstwerken früherer Epochen und selbst beobachtend werden wir zugeben, dass uns zunächst ihr Gegenstand fasziniert. Wir wollen wissen, was wir sehen. Wir wollen den Vorgang erkennen, den ein Kunstwerk repräsentiert. Darüber hinaus interessieren uns die Form, die Technik des Handwerks, die Merkmale des Stils. Und aus diesen Komponenten formulieren wir unser Urteil über die Qualität des Werkes. Merkwürdig dabei ist, dass weder die Befriedigung des Wissens noch das Fällen des Urteils mit Schönheit das Geringste zu tun haben. Schönheit hat nämlich keinen Ort. Sie entsteht durch einen Kommunikationsvorgang, worin die Ausstrahlung des Kunstwerkes mit einer besonderen Bereitschaft des Aufnehmenden zusammentreffen muss. Die Brücke für diesen intimen seelischen Vorgang bilden die Sinne. Das Auge, der Tastsinn, das Ohr. Die Heimat der Schönheit ist nicht die Kunst, sondern das Leben. Merkwürdigerweise bietet die Gegenwart kaum Phänomene, an denen sich erkennen ließe, wie es sich mit der Übereinkunft in Bezug auf Schönheit heute verhält. Die Frage nach der Schönheit überhaupt scheint für unsere Tage kein tieferes Problem zu sein. Das hat mehrere Gründe. Zunächst können wir als erwiesen ansehen, dass sich in unserer Gegenwart das Verhältnis des Menschen zur Natur grundlegend verwandelt. Stadt und Land bilden keinen wesentlichen Gegensatz mehr. Das Naturbedürfnis des Städters findet sein Gegenspiel im Komfortbedürfnis des Landbewohners. Natur ist eine Art Gebrauchsgegenstand geworden, dienlich sowohl zur Ernährung als auch zur Erholung, jedenfalls aber einem Zweck unterworfen. Natur, um ihrer selbst willen geliebt zu sehen, ist kaum mehr möglich. Einem jungen Menschen unserer Tage, der zum ersten Mal die Liebe erlebt, ist Goethes Vers »Wie herrlich leuchtet mir die Natur« ein gänzlich unangemessener Ausdruck für das, was ihn bewegt. Es ist nicht mehr die Kommunikation von Individuum und Umwelt, sondern immer ausschließlicher die Beschäftigung des Menschen mit sich selbst, die das Zeitalter erfüllt. Die Randerscheinungen der Massengesellschaft, das Ameisenhafte unseres Alltags, das Phänomen der Verrottung erzeugt durch fortgeworfene Relikte des Komforts, die Gasglocke über der Großstadt, das in Zement eingefangene Leben mit all seinen Abseitigkeiten, die daraus entstehenden Grundgefühle von Angst und Ekel. Dies bildet Anfang und Ende unserer gegenwärtigen poetischen Möglichkeiten. Sofern Natur darin auftaucht, wird sie unter Kategorien gesehen, die diesem Milieu entspringen. Bedrohung, Furcht, Feindschaft. Sofern von einer Blume nur zu sagen ist, sie sei schön, bleibt sie ein Gegenstand des Gebrauchs. Kann jedoch an einer schönen Blume entdeckt werden, dass sie fleischfressend ist, wird sie geeignet, ein Gegenstand der Poesie zu sein. Wohl für das Denken, wohl für die Nützlichkeitsbedürfnisse des Menschen ist Natur von Wichtigkeit, aber nicht mehr für sein Empfinden. Dies hängt zusammen mit der Ausbreitung des Bewusstseins, die Natur könne durch die Wissenschaft beherrscht werden. Damit ist die Unbefangenheit gegenüber der Gesamterscheinung der Natur dahin. Was uns in der Jugendzeit noch als eine Art Wunder erschien, etwa der Bienenstaat, veranlasst heute kaum jemand mehr, dahinter eine wirkende, planende, schöpferische Kraft zu verehren, vor deren Macht und Fantasie der menschliche Geist sich beugt. Im allgemeinen Bewusstsein der Gesellschaft ist der Mensch nicht mehr ein Teil der Natur, er versteht sich als ihr Herr. Das Wunder bleibt nur insoweit bestehen, als es Phänomene gibt, die noch nicht erklärt werden können. Diese aber sind Gegenstand der Forschung, weshalb ihre Bloßlegung abgewartet werden kann. Mit der nötigen Geduld, davon ist man überzeugt, wird man jedes bisherige Wunder entschleiern. Die Schöpfung ist zu einem Gegenstand geworden, der sich ausbeuten lässt. Um sich blickend findet der Mensch zu seiner Befriedigung nichts Größeres mehr als sich selbst. Folgerichtig sehen wir unsere Zeit mit einer totalen Erkundung des Menschen beschäftigt. Wenn immer große Massen in Bewegung geraten, bilden sich Führungszentren. In unserem Falle heißen diese Großmächte Psychoanalyse und Sex. Verschwisterte Begriffe sind sie Folgeerscheinungen des ungeheuren Versuchs, dem Menschen zu seiner gänzlichen Unabhängigkeit zu verhelfen. Auf ihrem Altar ist die Unbefangenheit geopfert worden, für die der Mensch die Kenntnis seiner Komplexe eingetauscht hat. Er weiß jetzt, oder er kann es sich zumindest sagen lassen, wo die kritischen Zonen seiner seelischen Mechanik liegen. Der Preis, den er für die Kenntnis seiner Defekte bezahlt, ist die Einbuße der Freude. Denn Freude setzt Unbefangenheit voraus. Sie blüht nur, wenn Selbstvergessen noch kein Problem ist. Wo aber das Gift dauernder Selbstbeobachtung, fortgesetzter Selbsterklärung einen Menschen ergriffen hat, wird er zur zweckfreien und darum wahren Freude nur schwer gelangen können. An ihre Stelle tritt ein übersteigertes Bedürfnis nach Vergnügen. Dieses wiederum besteht aus zwei Phasen, der Erfüllung und dem ihr vorangegangenen Reiz. Und hier sind wir mitten in dem alles durchdringenden Phänomen des Sex. Es trifft sicher zu, dass die Flut von Einzelerscheinungen, worin Sex heute sich niederschlägt, in keinem Verhältnis zur menschlichen Wirklichkeit steht. Der Reiz ist selbstständig geworden. Wir sind umgeben von einem Schwall von Versprechungen, in denen nur noch ein illusionäres Vergnügen angeboten wird, das sich zur Wirklichkeit ähnlich verhält wie das Wahlversprechen zur nachfolgenden Politik. Dabei stumpft der Anreiz immer schneller ab, muss also in seinen Formen immer massiver und primitiver werden. So kommt es, dass neben den beiden Großmächten Psychoanalyse und Sex in den letzten Jahren mit steigender Gewalt eine dritte Kraft auftrat, die Droge. Die künstliche Beeinflussung des von der Natur vorgegebenen Zustandes von Leib und Seele durch chemische Mittel reicht von der Tablettengläubigkeit bis zum Rauschgift. Ziel ist die willentliche Korrektur der vorgegebenen natürlichen Norm. Die Gesellschaft selbst verlangt nach der anormalen Wirklichkeit, wie sie die Droge bietet. Sie ergreift jeden Fluchtweg aus den Forderungen des Tages und nimmt um der Verlockung endloser Lustvorstellungen willen auch die Gefahr in Kauf, beim Einnehmen der Drogen durch falsche Assoziationsketten in eine Hölle zu geraten, die von keiner Fantasie erreicht wird. Zusammenfassend beobachten wir an diesen drei Großmächten ein Gemeinsames, das Künstliche. Da wir unserem Organismus allerhand zumuten können, überschätzen wir seine Mechanik und übertragen sie bedenkenlos auf den Bereich unserer Seele. Unsere Unbefangenheit geht in dem Mahlwerk übersteigerter Reize konsequent zugrunde. Und schon zeigt sich, dass dieser Jahrmarkt aus Angst und Vergnügen uns zu einer neuen Art des Urteils verführt. Wenn uns ein aufrichtiges Gefühl überkommt, beginnen wir uns seiner zu schämen und nur vor den irren Späßen des schwarzen Humors getrauen wir uns zu lachen. Allenthalben führen uns Theater, Film und Publikationsmittel das Leben als die Hölle auf Erden vor. Und wir geraten in den Zwang, Schönheit nur noch der Vergangenheit zuzubilligen. Denn die Welt, in der wir leben, wollen wir nicht durch Freude, sondern durch Erklärbarkeit besitzen. Unser Zeitalter schreitet immer weiter darin fort, die Welt auseinanderzunehmen und nähert sich immer mehr dem Unvermögen, sie wieder zusammenzusetzen. Und in einer Vorahnung der schwindenden Kraft zur zusammenfassenden Erkenntnis neigen wir uns dem Chaotischen zu, als ob es etwas Gutes wäre. Der Verzicht auf Schönheit oder, wenn man will, auf Harmonie ist nicht eine Zeiterscheinung, die uns zustößt, sondern klare Absicht. Die Übereinkunft, was schön, was hässlich sei, findet gar nicht mehr statt. Sie wird ersetzt durch die Hochschätzung des Zweckes. Als Tummelplatz für das Bedürfnis nach Freiheit bleibt nur das Chaos übrig. Der Mensch folgt dem, was er sich selbst vorschreibt. Er ist ein Wesen aus eigener Kraft und findet nur noch schön, richtig und nützlich, was er selber erzeugt. Die Autonomie des Menschen setzt die Existenz Gottes außer Kraft. Und schon beginnt zu wuchern, was negativ, chaotisch und blasphemisch ist. Heiliges wird zum Tabu erklärt, damit man das Tabu einreißen kann. Und niemand wird höher gelobt in unseren Tagen, als wer sich in der Kunst des Demaskierens übt. Das Angebot an Ersatz, Vergnügen, Reiz hat eine furchtbare Nebenwirkung. Es setzt zwischen uns und alles Gute, Schöne und Wahre die Barriere der Scham. Eine selbstlose Tat, in voller Öffentlichkeit getan, erreicht uns als belanglose Notiz, während ein Verbrechen, eine Katastrophe, auch schon ein Verdacht unserer Aufmerksamkeit mit großem Pomp aufgedrängt werden. Schon ist es zur Norm geworden, logisches Denken mit Widerwillen zu quittieren. Schon gewinnt, wer sich in zusammenhanglosen Bildern auszudrücken weiß, die Oberhand über das beharrlich fortschreitende Argument. Die Assoziation ersetzt den Gedanken, die Sensation den Glauben. Es hilft nichts, meine Zuhörer. wenn wir uns angesichts einer solchen überdies lückenhaften Bestandsaufnahme in Pessimismus hüllen. Er wäre nur die bequemste Entschuldigung für unsere mangelnde Kraft, der Zeit und ihren Verhältnissen eine andere Wendung zu geben. Immerhin wird eine genaue Beobachtung der Bahnen, auf denen wir der Zukunft entgegengleiten, uns einer Erkenntnis näher bringen. Unsere Wirklichkeit ist auf dem Wege, der Mechanik zu verfallen. Seit der Mensch sich frei fühlt von aller Bindung, ist das Vertrauen in den Mitmenschen zum Erliegen gekommen. Im modernen Staat hat der Bürger nachzuweisen, er habe keine Steuergelder hinterzogen, bevor man ihm glaubt, dass er ein anständiger Mensch ist. Wir überwachen uns selbst durch ein System von Kontrollen, das längst wiederum der Kontrolle bedarf. Die Bürokratie schreibt uns vor, jede unserer Entscheidungen schriftlich festzuhalten, wenn wir nicht riskieren wollen, dass unsere Wahrheitsliebe, mindestens aber unser Gedächtnis, in Zweifel gezogen wird. Härte ist im zwischenmenschlichen Kontaktfeld längst zu einer Eigenschaft geworden, die man mit Respekt erwähnt. Was einst Gegenstand der Freude und der Verehrung war, etwa das Weihnachtsfest, hat sich in eine Orgie des Geschenkzwanges verkehrt, die vielen von uns das Kind in der Krippe nur noch zur sentimentalen Beigabe macht, geduldet aus Rücksicht auf die Kinder, sofern deren Zufriedenheit sich nicht nur noch nach dem Umfang der Gaben richtet. Ohne dass wir es inne werden, schreitet die Einengung unseres persönlichen Lebens immer mehr fort. Die Freiheit unserer Meinungsäußerung ist gewährleistet, aber sie rächt sich, wenn wir sie gegenüber einem Menschen anwenden, der Macht über uns hat. Als Mut wird bewundert, was eigentlich selbstverständliches Recht der Persönlichkeit sein sollte. Und was wir am Leben wunderbar und erfreulich finden, bringt uns Neid und Schaden ein, sobald wir andere unbefangen daran teilnehmen lassen. Die schönen Seiten unseres Daseins sind ebenso Privatsache wie derjenige, dem wir sie verdanken, Gott. Ich erwähnte zu Anfang des Apostels Paulus tiefes Wort, das Geheimnis des Bösen wirkt schon jetzt. In der Tat, meine Zuhörer, es handelt sich um einen sehr verborgenen Vorgang. Nichts von alledem, was ich an Zeiterscheinungen erwähnte, kann für sich allein betrachtet dem Bösen schlechthin zugeschrieben werden. Weder Geschäft noch Reiz, weder Sex noch Psychoanalyse, weder Droge noch Bürokratie, auch nicht der Verzicht auf Schönheit, zeigen einen bösen Kern. Sie sind erst in ihrer Kombination, in der wuchernden Entwicklung, worin sie sich gegenseitig durchdringen, von negativer Wirkung. Und selbst diese ist nicht messbar. Allein die Blasphemie ist ausgenommen. Denn die bewusste Lästerung Gottes ist bedingt von dem Vorsatz zu negativem Verhalten. Auch dann, wenn der Lästerer glaubt, seinen Mitmenschen durch die Demaskierung Gottes etwas Gutes zu tun. Deshalb ist es nur konsequent, wenn die Schrift hinsichtlich des gottlosesten aller Menschen, des Antichrist, betont, er werde ein großer Lästerer sein. Es wäre aber zu einfach, wollten wir uns die Blasphemien, deren der Antichrist fähig sein dürfte, nur als Steigerung dessen vorstellen, was wir selber an Schmähungen Gottes erleben. Sie werden weit darüber hinausgehen können, weil die Situation der Welt eine andere sein wird. Das Geheimnis des Bösen, das wir jetzt in der Kombination verschiedenartigster Faktoren am Werke sehen, wird sich vereinfachen, je weiter sich die Menschheit von Gott entfernt. Schließlich, wenn die Mechanisierung der Welt vollendet, die Einkreisung des Individuums vollzogen, der Freiheitsmord begangen ist, wird das Geheimnis des Bösen sich entschleiern und in seiner reinen Form hervortreten, als willentlicher Hass gegen den persönlichen Gott. Die Menschheit, eingebettet in die Güter irdischen Glückes, wird dann eine Lebensform erreicht haben, in der Widerstand fast aussichtslos ist. Die ihn dennoch leisten, werden bei dem dann erreichten Vollkommenheitsgrad der Zivilisation Formen der Verfolgung und der Folter auf sich nehmen müssen, die wir noch nicht ahnen können. Die Herrschaft des Antichrist, so sagt die Schrift, soll 42 Monate dauern, also 3,5 Jahre. Diese Zeit wird genügen, um sein größtes Vorhaben zu verwirklichen, sich niederzulassen im Tempel des Herrn. Viele der Stimmen, die sich zu den Antichrist-Weissagungen im Laufe der christlichen Jahrtausende erhoben, setzen diesen Tempel mit dem alten jüdischen Heiligtum in Jerusalem gleich. Von diesem ruht aber heute, abgesehen von dem kümmerlichen Rest der Klagemauer, längst kein Stein mehr auf dem anderen. Dagegen gibt es in der Peterskirche zu Rom eine Merkwürdigkeit, die ich stets ein wenig nachdenklich betrachtet habe. Man bewahrt in der römischen Basilika eine spätantike Säule auf, deren in Wülste gedrehter Schaft mit Weingerank bedeckt ist. Sie soll, einer alten Tradition zufolge, die einzige erhaltene Säule aus dem Tempel von Jerusalem sein. Ihre Gestalt hat der Bildhauer Lorenzo Bernini sich zum Vorbild genommen für die vier Säulen, die den berühmten bronzenen Baldachin über dem Petrusgrab stützen. Dies ist sicher nicht ohne Absicht geschehen. Man wollte den Fortbestand des Erbes dokumentieren, das der Kirche aus der Heilsgeschichte Israels zugeflossen ist. Die Welt sollte erkennen, dass der Tempel des Alten Bundes sich in das Herz der Kirche einfügt, unzerstört und überwölbt von der Kuppel der Christenheit. Wenn also der Antichrist einmal in unbekannter Zukunft erscheint, wäre es dann nicht denkbar, dass er den Baldachin über dem Apostelgrab, der ja den Tempel von Jerusalem verkörpert, als Schauplatz für die ungeheuerliche Szene wählt, worin er sich selbst an Gottes Stelle setzen wird? Nicht nur Feinde der Kirche, auch ihre glühenden Verteidiger, Kardinal Newman etwa, haben die Endzeit Roms mit dem Antichrist verknüpft und nicht in Abrede gestellt, der größte Gottesfeind könne aus der Kirche selbst erwachsen. Furchtbare Schlussfolgerungen, beklemmende Bilder. Schlimmer noch wird es, wenn wir weiterfragen. Der Antichrist ist ein Mensch, wenngleich von Luzifer geleitet und beherrscht. Er hat der Vernunft zur Allmacht verholfen und die Wahrheit durch das verführerischste Spaltmittel des Geistes, durch die Toleranz, in viele Halbwahrheiten zerlegt. Welche Form könnte ein solcher Mensch wählen, um sich, für die Christenheit auf glaubwürdige Weise, an Gottes Stelle zu setzen? Er wird der Welt wieder sein eigenes Wissen kundtun müssen, Gott und Mensch zu sein. Und dafür gibt es ein einziges Erscheinungsbild. Der Antichrist wird offenbaren, er sei Christus selbst. Da er, wie die Schrift berichtet, in seiner Natur der vollkommene Mensch schlechthin sein wird, ist zu vermuten, er werde seinen kritiklosen Anhängern mit einer solchen Behauptung nichts für sie Unwahrscheinliches sagen. Die Christenheit wird vermeinen, mit Augen zu sehen, was ihr vom Erdendasein Christi her als Wahrheit zu glauben geboten ist. Der Antichrist ist in der ganzen Endzeitprophetie der letzte Mensch, der als Einzelwesen genannt wird. Wie immer man den Inhalt dieser Weissagungen beurteilt, ob gläubig oder skeptisch, eine Frage bleibt bestehen. Warum wird das Ende der Menschheit von einer Gestalt besiegelt, die die Konzentration aller negativen Kräfte der menschlichen Natur verkörpert? Die Antwort darauf liegt in dem Geschehen, das auf den Antichrist folgt. Es kommt nämlich noch ein weiterer Mensch zum Vorschein, aber aus einer anderen Richtung. Auch der Antichrist hat noch Teil an der Bewegung der Zeit auf ihr Ende zu. Der auf ihn folgt, eilt der Zeit entgegen, um ihren Lauf zu beenden. Der Menschensohn, Christus auf den Wolken des Himmels. In seinem Herannahen wird er für den Antichrist zum Prüfstein, an dem dieser sein Wesen offenbaren muss. Wir wissen nichts über das Schicksal des Antichrist nach dem Ende seiner Herrschaft. Es geht unter in der großen Katastrophenfolge, die die letzte Verwandlung der Welt begleitet. In ihr hätte der Antichrist keinen Sinn mehr, da die Grundwahrheit der Offenbarung, Christus als Gott und Mensch, dann nicht mehr als Geheimnis geglaubt werden muss, weil sie als Tatsache sichtbar ist. So beginnt mit dem Antichrist und seiner Regentschaft über die Welt zugleich die Endzeit für den Glauben. Hier erfährt der Glaube seine äußerste Belastung, um darauf durch die Gewissheit abgelöst zu werden. Die Gesamtgestalt dieser Prophezeiung weist eine merkwürdige Parallele zu dem leiblichen Tod jedes einzelnen Menschen auf. Wir wissen, dass die letzten Augenblicke des Lebens Körper und Seele in ein ungeheures Ringen stürzen. Alles, was der Mensch an Kräften in sich trägt, wird mobilisiert bis zur vollständigen und endgültigen Erschöpfung, und manchmal bringt erst der letzte Atemzug den Frieden. Wäre es nicht denkbar, dass dieser große Vorgang des Sterbens, dem niemand entrinnt, sich am Ende der Zeit für die ganze Menschheit entrollt? Dann wäre der Antichrist nicht nur der Feind Gottes, sondern auch der Vorkämpfer für die Unaufhörlichkeit dieses irdischen Lebens. Seine Verführungen würden der Scheinblüte gleichen, die der Endphase des Sterbens vorauszugehen pflegt. Er selbst gliche einem Arzt, der einem Kranken bis zum Entschwinden des Bewusstseins einzureden versucht, der Tod sei weit entfernt, ihm jeden Beistand und Trost fernhält, um ihn schließlich ungerüstet in die Einsamkeit des letzten Augenblickes zu entlassen. Vielleicht ist diese Prophetie nicht nur die Verkündigung künftiger Ereignisse, deren Anerkennung in das Ermessen und den Glauben jedes Einzelnen gestellt bleibt, sondern auch eine tiefe Warnung, angesichts des Todes nicht unser eigener Antichrist zu werden. Niemals ist die Verführung größer, das Erdendasein für das höchste Gut zu halten, als in dem Augenblick, da man es verlassen muss. Niemals erscheint das Leben preiswürdiger, niemals ist der in einem Atemzug vergehende Augenblick so kostbar. Im Sterben das Ende zu sehen, es hinauszuzögern um jeden Preis, es abzuwehren mit aller Kraft, nach rückwärts zu blicken, anstatt über den Tod hinaus. All dies zeichnet sich für die Menschheit gleichnishaft ab in den Vorhersagen über das Zeitalter des Antichrist. Und es steht als großes menschliches Problem vor jedem Einzelnen von uns. Blicken wir noch einmal auf die Welt, in der wir leben. Welch einen Bogen macht unsere Zivilisation um das Sterben? Die Begräbnisse gleichen Triumphveranstaltungen, die den Überlebenden gewidmet sind. Ein Konkurrent ist ausgeschaltet. Man kann sich den Kraftaufwand des Neides künftig sparen. Die Ehren, die dem Toten zufallen, würde er im Leben selten bekommen. Unvergessen bleibt er, so wird den Hinterbliebenen öffentlich versichert. Und gleichzeitig schließt sich im Getriebe des Lebens nahtlos die Lücke, aus der er hinweggenommen wurde. Die Trauerzeit ist geregelt. Es gilt als taktlos, wenn jemand nach ihrem Ablauf die Umwelt noch weiter mit einem Ernst belastet, den sie nicht verträgt. Alle Welt fühlt die Verpflichtung, möglichst schnell wieder so zu tun, als sei der dahingegangene Mensch gar nicht gestorben. Die Todesvergessenheit gehört mit zu dem Taumel unseres Lebens. Dass der Tod Größe hat, Würde und Herrlichkeit. Wer möchte daran denken, angesichts des schlechten Geschmackes, den das Leben auf unseren Zungen hinterlässt? Man müsste dem Leben eine Bedeutung zumessen, die über die irdische Begrenztheit der Zeit hinausreicht, um dem Tod zu lassen, was er verdient. Eine neue, die eigentliche Geburt des Menschen zu sein. Die tiefste Sünde, die der Antichrist begeht, ist die Begrenzung des Lebens auf das irdische Dasein, die Einengung des Glückes auf sinnenhafte körperliche Wohlfahrt, die Fesselung des Geistes an die Belange der Zeit. Wir, die wir alle in diesem Augenblick der Weltgeschichte mithelfen oder wenigstens dulden, dass das Werk des Antichrist getan wird, haben am Ende unseres Lebens eine Entscheidung zu fällen für oder gegen die Macht, die uns hinwegruft. Jeder von uns kann dann dem Antichrist erliegen und verzweifeln. Und jeder von uns kann versuchen, über den Antichrist hinauszukommen. In der geheimen Offenbarung spricht der wahre Weltenherrscher, der durch die Krippe von Bethlehem einer von uns ist, das trostreiche Wort: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Siehe, ich komme bald.